Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Und auf Mallorca sterben. Ein Kriminalhörspiel von Ingeborg Kannstein nach dem gleichnamigen Roman von Roderick Jeffries. Strafe. Ich habe zu Miguel gesagt, sie wird ihre Strafe noch bekommen. Nun hör schon auf, Franziska. Hör endlich auf. Na, wie soll ich das Haus nur je wieder vermieten? Da kommen Sie, da kommt die Polizei. Jetzt wird sich alles aufklären. Das ist die Strafe für ihr sündiges Leben. Wie hat sie den guten Senior Parker gequält, vergnügt sich mit einem Liebhaber, während der arme Mann da oben im Sterben liegt. Er ist tot. Ja, und sie auch. Oh, heilige Mutter Gottes, lass mich vergessen, was meine armen Ohren hören mussten. José. Franziska? Enrique. Was ist passiert? Enrique, gut, dass du da bist. Eine Tragödie, eine wirkliche Tragödie. Die Senorita da drin, die... Ja. Nun beruhige dich, Franziska. José, das ist dein Haus, stimmt's? Ja. Und du hast es an dieses englische Paar vermietet vor 3 Monaten, stimmt's? So ist es, Inspektor. Oder darf ich dich weiter Enrique nennen, wenn du jetzt auch im Dienst bist? Das ist mir egal. Ich will nur wissen, was hier passiert ist. Die Senorita, sie liegt da drin. Und dabei wollte sie doch längst in England sein. Soll ich schon nachsehen, Inspektor? Ja, geh mal. Ich komme gleich nach. Also, José? Naja, ich habe... Heilige Madonna, wie soll ich nur anfangen? Man soll ja Toten nichts Böses nachsagen, aber... Wie soll ich dieses Haus je wieder vermieten? José... Der Reihe nach. Wie hießen die Leute? Pedro, nimm das auf. Ja, mach ich, Enrique. Er hieß William Parker. Ja, William Parker. Und sie hieß Betty Steven. Stevenage, mein Gott. Und jetzt liegt sie da drin, halb verwest. Na, das ganze Haus stinkt, Enrique. Wer bezahlt mir jetzt den Schaden? Du sagst, sie wollte abreisen, Franziska. Ja, als alle Dinge erledigt waren nach dem Tod von dem armen Senior, wollte sie zurück nach England und... Wann war und das? Ich habe ihr ja noch geholfen. Wann war das? Na, vor 10 Tagen. Ich weiß es noch genau, weil das war vor der Tag... Vor 10 Tagen? An dem ich... Ja, wieso, José, kümmerst du dich dann heute erst um das Haus? Weil... Was glaubst du, warum ich mich so aufrege? Weil sie mir verboten hat, das Haus, mein eigenes Haus, zu betreten. Nur weil sie ein paar kleine Reparaturen gemacht haben wollte und ich mich nicht gleich darum kümmern konnte. In ihrem Ärger hat sie den Hausschlüssel beim Notar hinterlegt. Der sollte ihn erst rausrücken, wenn die Mietzeit abgelaufen ist. Ich war gestern bei ihm, um ihn anzuflehen, mir den Schlüssel zu geben, weil... Ja, darf man denn mit seinem eigenen Haus nicht machen, was man will? Vermieten wollte ich es wieder und sehen, ob alles in Ordnung ist. Und jetzt das? Ja, ist ja gut. Gehen wir mal rein. Ja. Hast du denn den Schlüssel bekommen? Nein. Darum bin ich ja dann zu Franziska gefahren. Sie hat immer einen in Reserve. Mein Gott. Was für ein Gestank. Das ist ja nicht zum Aushalten. Hier liegt sie, Herr Inspektor. Gütiger Himmel. Im Mülleimer in der Küche habe ich Muschelschalen gefunden. Die beiden Teller und Gläser auf der Spüle sind nur flüchtig abgewaschen. Es haben also 2 Leute hier zusammen gegessen. Pedro, kümmere dich um die Spurensicherung. Mach ich, Enrique. Und nun nichts wie raus hier. Dieser Gestank ist ja bestialisch. Die muss ja schon länger als eine Woche so liegen. Wie soll ich dieses Haus nur je wieder vermieten? Franziska? Ja, Enrique? Du warst also ihr Hausmädchen? Ja. Wann hast du die Senorita zuletzt gesehen? Na, am Tag vor ihrer Abreise. Ich habe ihr ja noch geholfen, die Koffer zu packen. Hast du die Muscheln gekauft? Nein, Enrique. Und die Senorita hat sie auch nicht gekauft. Woher weißt du das? Na, weil sie das Auto schon wieder zurückgegeben hatte. Sie kam mit dem Taxi aus der Stadt zurück. Und dann haben wir zusammen gepackt und aufgeräumt. Und die Senorita hatte noch ein paar Früchte, die wollte sie essen. Und sie hat keinen Besuch mehr erwartet? Nein. Die Senorita hat gesagt, dass sie früh zu Bett wollte, weil ihr das Flugzeug schon um 8 abflog. Und was ist mit dem anderen Mann, von dem du da rumgefaselt hast? Was für ein Mann? Heilige Mutter Gottes, Enrique. Die ganze Zeit faselt sie von einem anderen Mann, mit dem das englische Fräulein den Senior betrogen hat, während er da oben im Sterben war. Ja, das ist gut, José, danke. Ich brauche dich dann nicht mehr. Ja. Komm, Franziska, setzen wir uns hier auf die Mauer. Zimmer, Enrique, du kennst mich gut genug. Seit deiner Geburt, deine Mutter, die gute Wäscherin Luisa, Gott sei ihrer Seele gnädig, war zeitlebens meine allerbeste Freundin. Immer hat sie zu mir gesagt... Ich weiß, Franziska. Und man will doch auf seine alten Tage keine Schuld mehr auf sich laden und über die Toten... Was war mit dem anderen Mann? Kennst du ihn? Nein. Nein, Enrique, ich habe ihn nie gesehen. Es ist wichtig, Franziska. Die Mutter Gottes möge mir verzeihen, aber es war nicht recht, wie sie sich aufgeführt hat. Der Senior hat so viele Wochen da oben gelegen und sich in den Tod quälen müssen. Und sie, oh, Enrique, sie war eine liederliche Person, amüsiert sich währenddessen mit einem anderen Mann. Da drüben an dem Fenster, du weißt, ich strampel mich immer noch mit dem alten Fahrrad ab. Und, ja, weißt du, da habe ich es immer abgestellt. Du weißt, Enrique, ich bin nicht neugierig, aber ich hab's gehört. Und später nochmal. Was hast du gehört? Wie sie miteinander getuschelt und es getrieben haben. Genauer, Franziska, bitte. Also, ich war in der Stadt und ich habe aus der Apotheke die Medikamente für den Senior geholt. Ja. Ich sollte sie ja eigentlich erst am nächsten Tag mitbringen, aber ich habe mir solche Sorgen um den Senior gemacht, dass ich am Abend nochmal hingefahren bin, um sie ihm zu geben. Wer das Rezept ausgestellt? Dr. Roldan? Natürlich, alle in der englischen Kolonie lassen sich doch nur von ihm behandeln. Er spricht ja als einziger Englisch. Also, darauf wollen wir trinken. Auf eine schöne Segelpartie am Wochenende. Cheers. Salute. Also, Ihre feigen Cocktails sind wunderbar, liebe Denise. Danke. Und Sie versprechen ganz fest, dass die grässlichen Corleys nicht mitkommen. Ich verspreche es. Schon im eigenen Interesse. Dann habe ich mehr Zeit für Sie. Und für meinen Mann. Der ist auch dabei. Vergessen Sie das nicht. Ich gehe schon. Tja, Denise mag Sie. Und sie ist sehr wählerisch, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben. Sind das nicht alle Französinnen, Dr. Roldan? Mag sein, nicht. Ich kenne nicht viele. Dafür aber die schönste. Inspektor Alvarez, er möchte dich sprechen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Darf ich Ihnen auch eine Erfrischung anbieten? Danke, gern. Sie kennen Joe Hopkins? Noch nicht. Einer unserer englischen Urlaubsgäste. Ah, angenehm. Gleichfalls. Wenn Sie uns nicht gleich verhaften wollen. Sie sind schon länger hier? Nicht lange genug, wenn man bedenkt, wie schön diese Insel ist. Und wie abwechslungsreich. Ja, so kann man es auch sehen. Ja, bitteschön. Danke. Sagen Sie, Sie kannten nicht zufällig einen Mr. Parker oder eine Miss Betty Stevenage? Hätte ich sollen. Sind ja wohl Landsleute von Ihnen. Nein, tut mir leid. Sind Sie deswegen hier, Inspektor? Ja, aber ich hätte Sie gern allein gesprochen. Oh, selbstverständlich. Kommen Sie, Hugh. Gehen wir auf die Terrasse. Schade. Wenn die Polizei Fragen stellt, wird es immer interessant. Nein, kommen Sie. Was kann ich für Sie tun? Sie waren doch der Arzt von Mr. Parker. Ja. Können Sie mir etwas über seine Krankheit sagen? Selbstverständlich. Ich wurde vor... ungefähr 3 Monaten zu ihm gerufen. Von Miss Stevenage? Ja. Und was fehlte ihm? Er hat eine schwere Herzinsuffizienz hervorgerufen durch ein rheumatisches Fieber im Kindesalter. Konnten Sie ihm helfen? Nein, ich habe ihm dringend empfohlen, sich an einen Spezialisten in Palma zu wenden. Man hätte ihn operieren können, aber er wollte nicht. Ach. Und die Senorita, konnte sie ihm nicht zureden? Ich nehme doch an, dass sie das getan hat. Ich habe sie in aller Eindringlichkeit auf seinen Zustand hingewiesen. Doktor, sind Sie der Meinung, dass sie sich genügend um den Patienten gekümmert hat? Natürlich. Warum sollte sie nicht? Wissen Sie, es gibt da Gerüchte, dass ein anderer Mann im Spiel war. Haben Sie jemals was davon bemerkt? Nein. Außerdem gebe ich nichts auf Geschwätz. Dann wurde also doch geredet. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, dass ich für solche Fragen oder Antworten nicht zuständig bin. Fragen Sie die Seniorita doch selbst. Tja, leider ist sie tot. Wie? Ich dachte, es hätte sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Verzeihen Sie, Miss Stevenage ist gestern gefunden worden in dem Haus, das sie gemietet hatte. Gefunden? Was heißt das? Alles deutet auf eine Muschelvergiftung hin. Sie lag schon 10 Tage dort. Oh mein Gott. Tja, schlimm so zu sterben. Eigentlich wollte sie am nächsten Morgen abreisen. Wussten Sie, dass Miss Stevenage Mallorca verlassen wollte? Ja, sie hat sich von mir und meiner Frau verabschiedet. Und wann war das? Am Tag vor ihrer Abreise. Sie waren also befreundet miteinander? So würde ich das nicht ausdrücken. Wir trafen Miss Stevenage gelegentlich auf Gesellschaften in der englischen Kolonie, aber befreundet... Haben Sie bemerkt, dass sie sich mit einem Gast besonders intensiv unterhalten hat? Nein. Und sie kam zu Ihnen, um sich zu verabschieden? Ja, ja. War das der einzige Grund? Nein, Miss Stevenage wollte noch eine ausstehende Rechnung begleichen. Sie hatte mich einige Male wegen starker Migräneanfälle konsultiert. Ich verstehe, ich verstehe. Und sie hat nichts weiter erzählt. Ich meine, dass sie am Abend noch Gäste erwartet, Freunde oder einen Freund. Nein. Auch nicht, ob sie die Insel in Begleitung verlassen würde. Nichts dergleichen. Tja. Naja, gut. Dann will ich Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen, Doktor. Vielen Dank. Keine Ursache, Inspektor. Ich bringe Sie zur Tür, ja? Ja, ja, ich habe verstanden. Sie sind ihm auf der Spur. Ja, also ich melde mich dann wieder, sobald wir etwas Neues... Gut, Sie melden sich ja, wieder. Ja, natürlich, selbstverständlich. Pedro! Wo steckt er denn schon wieder? Pedro! Immer dasselbe. Ja... Ja. Alvarez, wie kommen Sie weiter? Ich höre nichts im Fall Moreno und nichts im Fall Parker und wie heißt die Dame? Stevenage. Genau. Was ist los? Trocknet jetzt Ihr Gehirn aus? Dafür werden Sie nicht bezahlt. Senor Salas, wir arbeiten... Also kommen Sie bitte jetzt nicht mit dem Spruch, Sie arbeiten rund um die Uhr. Ich brauche Ergebnisse. Ja, natürlich, natürlich. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Noch nichts aus London gehört? Inspektor Fletcher wollte sofort Nachricht geben, wenn sich was Neues ergibt. Ja. Fest steht, Moreno ist von England Richtung Spanien aufgebrochen. Fletcher bleibt ihm auf der Spur. Ja, aber das reicht mir nicht. Bis morgen will ich Ergebnisse. Natürlich, Herr Oberinspektor Salas. Wie immer, bis morgen. Pedro, wo bleibt der Befund vom Labor? Ich habe ihn gerade besorgt, Enrique. Gib mal her. Hallo, Franziska! Franziska, wo steckst du? Hier unter dem Mandelbaum. Ach, Enrique, du bist es. Wie schön, dass du mich mal wieder besuchst. Komm, komm, setz dich da in den Schatten. Das ist schön kühl. Ja. Nimm ein Glas Salbeitee. Ganz kalt mit Zitronen. Wunderbar. Danke, so. Franziska. Wie geht's, Miguel? Och, was fragst du? Der ist bei seinen Olivenbäumen. Der ist doch immer bei seinen Olivenbäumen. Oder bei Gomez, dem alten Totengräber. Seit er die Gicht hat, besucht er ihn ständig. Kommt jedes Mal betrunken nach Hause. Ach, was geht's mich an? Mein Bruder hat sein Lebtag gemacht, was er wollte. Hauptsache, der kommt pünktlich zum Essen nach Hause und versorgt die Schweine. Für alles andere sorg ich schon. Ja, du warst immer ein fleißiges Mädchen, Franziska. Und ihr habt eure Felder nicht an irgendwelche Geschäftemacher verhökert, wie so viele hier. Na, da sei die Mutter Gottes vor. Ich will gern für die Touristen putzen und einkaufen, wenn sie dafür bezahlen. Aber unseren Grund und Boden, den kriegen sie nicht. Recht hast du, Franziska. Aber weshalb ich hier bin, ich komme nicht weiter mit meinen Ermittlungen. Du musst mir helfen. Erzähl mir die Geschichte noch mal, die mit dem fremden Mann. Ja, hast du denn nicht zugehört? Doch, natürlich. Aber vielleicht habe ich was Wichtiges überhört. Weißt du, ich darf jetzt keinen Fehler machen. Oberinspektor Salas sitzt mir im Nacken. Also, wie war das? Wie oft hast du ihn gehört? Ja, wie ich es dir gesagt habe, zweimal. Einmal, das war, als ich mit der Medizin zurückkam, an dem Abend. Ich wollte mein Fahrrad abstellen und da höre ich durchs offene Fenster so ein Flüstern. Du weißt, ich habe schon für viele von diesen Engländern gearbeitet und wenn ich ihre Sprache auch nicht richtig verstehe, so doch genug. Wer hat geflüstert und was? Eine Männerstimme. Bald, bald, mein Liebling, ist alles vorbei, hat er gesagt. Und dann? Ich wollte ja nicht lauschen, also habe ich gehustet. So. Weiter. Und dann war es drinnen still. Und sie ist rausgekommen. Sie hat mich angefahren, was ich denn wollte, und ihr Haar war ganz zerwühlt. Und gerochen hat sie, also ich habe noch nie eine Liebesnacht erlebt, da sei die Mutter Gottes vor. Aber wie ein Mensch riecht, wenn er von einem Sündenlager kommt, das weiß ich wohl. Und oben lag der arme Senior Parker und konnte sich nicht rühren. Ach, Enrique, wenn du den gesehen hättest, so ein Bündel Elend, abgemagert bis auf die Knochen und bleich wie der Tod. Nur seine Hände, die waren noch schön braun, aber Haare und Bart verwildert wie bei einer verlaufenen Ziege. Und dabei habe ich ihm so oft angeboten, das Haar zu schneiden, wenn er schon keinen Barbier im Haus haben wollte. Ich hätte Franziska, das sehr gut mal, gemacht. Sag mal, diesen fremden Mann hast du wirklich nie gesehen? Nie. Die heilige Mutter Gottes ist mein Zeuge. Und sie möge mir verzeihen, wenn ich jetzt manchmal denke, wäre ich doch ruhig ein bisschen neugieriger gewesen. Aber das ist bei Gott nicht meine Art. Das weiß ich, Franziska. Aber verstehe bitte, ich habe überall rumgefragt. Senorita Stevenage kannte nur sehr wenige Menschen. Und die auch nur flüchtig. Man mochte sie wohl nicht besonders. Das wundert mich nicht, aber einen hat sie ja wohl besser gekannt. Du hast neulich gesagt, du hättest sie nochmal belauscht. Wie war das? Erinnere dich bitte genau. Also gut, weil du es bist. Ich war auf der Suche nach Miguel. Ach, was heißt denn auf der Suche? Ich wusste ja, wo ich ihn finden konnte. Seit der gute Senior tot ist und Gomez ihn unter die Erde gebracht hat, findest du Miguel Moment immer mal, Moment mal, der alte Gomez hat den Senior Parker beerdigt? Nicht der neue Totengräber? Nein, Gomez, wie ich sage. Aber was ist denn nun? Willst du mich nach Gomez ausfragen oder möchtest du meine Geschichte über die Seniorita hören? Verzeih, Franziska, erzähl weiter. Also, der arme Senior Parker war da schon einige Wochen unter der Erde. Und ich war auf dem Weg zu Gomez. Naja, und da komme ich an dem Haus vorbei. Das liegt ja gleich am Feldweg. Und wenn man da hinten rumfährt... Ich weiß, dann Franziska, sag mir, was du gehört hast. Ich hörte Stimmen. Die Senorita sagte sowas wie, treib es nicht auf die Spitze, ich weiß, dass du mich betrügst. Und dann war da noch diese Männerstimme, aber die konnte ich nicht verstehen. Und die Senorita schrie, rühr mich nicht an, das kannst du mit deinen Freundinnen machen aus der englischen Kolonie. Habe ich deswegen das alles mitgemacht, dass du mich jetzt hier alleine lässt? So ungefähr. Franziska, würdest du die Stimme des Mannes wiedererkennen? Nein, Enrique. Er hat ja nur geflüstert. Na, was ist? Bleibst du zum Abendessen? Ich habe ein Hühnchen im Topf. Ja, ich würde ja gern bleiben. Mach eine Siesta und wenn du aufwachst, serviere ich dir einen hübschen Pollo-Salat mit Maiskölbchen, ganz jung. Ach, Franziska, ich würde gern bleiben, aber ich muss wieder an die Arbeit. Oh. Dein Tee war ausgezeichnet. Ach, noch was. Die Senorita hatte doch einen Hund gehabt, der plötzlich eingegangen ist, kurz vor ihrem Tod. Weißt du was davon? Tja, am Abend vorher hat sie noch mit ihm rumgetobt und ihn gebürstet. Und am Morgen hat sie sich dann die Augen nach ihm ausgeweint. Also das sage ich dir, um den armen Senior hat sie nicht so getrauert wie um diesen Köter. Danke, Franziska. Was machen wir falsch? Wir haben jetzt alle Leute der englischen Kolonie verhört. Ja, ja. Einige mehrmals. Ja, und nichts ist dabei herausgekommen. Aber es waren eindeutig zwei Personen an dem Abend im Haus. Ja, so steht's ja auch im Bericht. Herr Inspektor, das war der Herr Oberinspektor. Ich soll Ihnen unverzüglich Nachricht geben. Inspektor Fletcher landet in einer Stunde, um Pepe Moreno abzuliefern. Haben Sie ihn tatsächlich erwischt? Inspektor Fletcher persönlich. Na, welche Freude. Jawohl, Herr Inspektor. Der Herr Oberinspektor Salas verfügt, dass der Herr Hat er Inspektor... tatsächlich verfügt gesagt? Jawohl, Herr Inspektor. Der Oberinspektor Salas verfügt, dass der Herr Inspektor zum Flughafen fahren, den englischen Kollegen begrüßen und herbegleiten soll. Na, dann wollen wir mal. Auf zum Staatsempfang. Tja, und als Moreno in Barcelona auf die Fähre wollte, haben wir ihn endlich geschnappt. Er spielte natürlich den Unschuldsengel. Nichts, kein Gramm hatte er bei sich. Aber unsere Leute hatten ihn schon 24 Stunden beschattet. So wussten wir, dass er das Zeug an einer kleinen Schwimmboje außerhalb des Schiffsrumpfes befestigt hatte. Uff, ist das heiß hier. Tja, Sie hätten uns ruhig etwas von Ihrem englischen Regen mitbringen können. Ja. Na, jedenfalls können wir ihn jetzt endlich überführen. Hier, nehmen Sie. Das wird Sie erfrischen. Dankeschön. Oberinspektor Salas wird vor Freude im Quadrat springen. Moreno hat ihn mehr als 4 Jahre beschäftigt. Es war auch für uns ein großer Fang. Heroinschmuggel wird zu einem immer größeren Problem auch auf unserer Insel. Was gibt es hier Neues? Tja, um ehrlich zu sein, ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ich habe da nämlich einen merkwürdigen Todesfall, in den englische Staatsbürger verwickelt sind. Ah ja, lassen Sie hören. Zunächst sah es nach einer einfachen Muschelvergiftung aus. Die Tote heißt Betty Stevenage. Sie war mit ihrem schwerkranken Freund hierher gekommen und sie hatten sich ein Haus gemietet. Als der Freund dann starb, wollte sie nach England zurück. Die Koffer waren schon gepackt und sie hatte ihren Mietwagen schon zurückgegeben. Und dann findet man 10 Tage später ihre Leiche. Fest steht, dass sie am letzten Abend Besuch gehabt haben muss. Es gibt da Gerüchte über einen geheimnisvollen Liebhaber, aber der ist nirgends aufzutreiben. Übrigens soll sie ihn schon gehabt haben, als ihr Freund noch lebte. Ah ja. Füttern Sie doch bitte mal Ihren Computer in London mit den Namen Betty Stevenage und William Parker. Vielleicht bekommen wir noch ein paar zusätzliche Informationen über die beiden. Kein Problem. Übrigens, Mr. Fletcher, haben Sie schon mal Orangen direkt vom Baum gegessen? Nein, hat das auch mit Ihrem Fall zu tun? Sehen Sie da. Das sind alles Orangenplantagen. Ah ja. Und dort werden Sie es heute Abend tun. Was? Orangen von den Bäumen pflücken und essen, so viel Sie wollen. Ja, wenn das alles ist, was Sie von mir wollen. Gut so? Noch etwas nach rechts, Liebling. Ja, ja, so steht sie genau in der Mitte. Sag, ist sie nicht wunderschön? Eine echte Hochzeitstruhe aus Andalusien. Schon, aber... Sag nicht wieder, dass sie zu teuer war, bitte. Denise, du weißt, du bekommst alles von mir, was du willst. Ich finde nur, unser Haus wird allmählich ein Museum. Dir gefallen diese schönen Dinge doch auch, Liebling. Komm, hilf mir bei den Schubladen. Ja. Vorsicht. Du mir die zweite? Ja. Ist sie nicht einmalig? Ja, ja, sie ist wunderschön. Ich verspreche dir auch in Zukunft sparsamer zu sein. Ist schon gut, Liebling. Übrigens, ich habe Hugh Hopkins in der Stadt getroffen. Er hat mich beim Einkauf beraten. Er ist sehr liebenswürdig, finde ich. Als ich ihm sagte, dass die Truhe eigentlich zu teuer für uns ist, hat er gelacht und gesagt, du würdest sicher glücklich sein, wenn ich es bin. Ich möchte nicht, dass du so oft mit ihm zusammen bist. Aber du wirst doch nicht eifersüchtig sein. Du hast ihn doch selbst zu uns eingeladen. Und das Wochenende auf der Yacht hast du auch sehr genossen. Trotzdem, ich möchte nicht, dass er euch... Oh nein, nicht schon wieder! Wenn das ein Patient ist, werde ich ihm sagen, dass er mit seiner Krankheit bis morgen warten soll. Dennis Roldan? Ein fürchterliches Unglück. Der Doktor muss sofort kommen. Meine Frau verblutet. Ja, wer ist denn da? Colonel Spade, im Vorort von USO. Ja, sagen Sie mir doch... Ein Mann aus Hueso. Seine Frau ist schwer verletzt. Kann er spät? Mehr hat er nicht gesagt. Der arme Mann, er war so aufgeregt. Ja, mich bedauerst du nicht? Oh doch, mein armer Liebling. Kann er spät im Fort von Hueso? Ja, ich werde aufbleiben und auf dich warten. Komm bald zurück. Ja, ich beile. Unsere Methoden sind ja schon etwas moderner. Warten Sie ab. Ich hatte bisher immer Erfolg damit, wenn ich jemandem auf die Schliche kommen wollte. Die Orangen essen wir beim nächsten Mal. Ja. Vorsicht, dass der Nast. Oh, danke. Das Licht. Ja. Ja, da sitzen Sie auf der Terrasse. Versuchen wir, näher ranzukommen. Welcher ist der Totengräber? Der alte rechts am Tisch, der ständig an der Flasche hängt. Ich habe geahnt, dass der Hund da eine Rolle spielt. Was war denn mit dem? Der ist kurz vor Stephen Edge gestorben. Sie hat sich nicht um die, das blöde Vieh. Trotzdem. Naja, sie wollte es eben schön haben, so mit Steinen drauf und einem Holzkreuz. Rotz und Wasser hat sie geheult, wollte sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Englische Ladies. Und wie viel für den Senior? Das geht dich nichts an. Jedes Mal versprichst du mir, wenn ich neuen Obstschnaps bringe, dann sagst du es mir. Beruhige dich, Michael. Es ist noch genug Geld da, um uns unter die Erde zu saufen, wenn uns deine Franziska lässt. Oh. Prost. Hör mich. Ich werde mal nach Hause gehen, damit sie sich nicht wieder aufregt. Sie ist das reicht für heute. Ach, der alte Drachen. Ich werde ihn ja mal vorknüpfen, wenn er nüchtern ist. Ich fürchte, da können Sie lange warten. Er hat eine bildschöne Frau. Französin. Ich glaube, sie haben sich sehr geliebt. Mhm. Kommen Sie, Fletcher. Es wird nicht leicht sein. Sie sind zwar in der Stadt nicht sehr beliebt, weil Sie zu den sogenannten Neureichen gehören, aber die Atmosphäre in diesem Haus ist sehr interessant. Sie liebt das Exklusive. Aber mit viel Geschmack. Da sind wir. Madame, es tut mir unendlich leid. Kommen Sie herein. Kann ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Oh ja, gern. Bitte, setzen Sie sich. Steht ihr ausnehmend gut. Bitte schön. Danke. Vielen Dank. Signora Roldan, mein herzliches Beileid und vielen Dank, dass Sie uns trotzdem empfangen. Ich möchte Ihnen Inspektor Fletcher aus London vorstellen. Madame. Er informiert sich hier über unsere Arbeit und begleitet mich bei meinen Untersuchungen. Signora, Sie können sich denken, warum wir hier sind. Es tut mir leid, dass wir Sie heute schon belästigen müssen, aber... Ist schon gut. Also, Wie war das gestern am späten Abend? Ihr Mann wurde angerufen. Ja, ich habe das Gespräch selbst angenommen. Der Anrufer war sehr aufgeregt. Er wollte, dass mein Mann zu einem Haus kommt, mit Namen Canaspet. Dort läge seine Frau schwer verletzt. Und Ihr Mann ist daraufhin gleich losgefahren? Ja, natürlich. Er ist schließlich Arzt. Und sein Wagen war in Ordnung? Was soll diese Frage? Selbstverständlich. Noch etwas, Madame. Stimmt es, dass Ihr Mann veranlasst hat, dass Mr. Parker von dem alten Gomez beerdigt wurde, obwohl wir doch seit längerer Zeit einen neuen Totengräber haben? Davon weiß ich nichts. Das waren die Geschäfte, Aufgaben meines Mannes. Wir haben über diese Dinge privat nicht oft geredet. Antiquitäten. Ja, ja. Noch eine Frage, Madame, und das soll dann auch die letzte sein. Sie haben hier wunderschöne Antiquitäten. Hat Ihr Mann so viel verdient? Verzeihen Sie, wir alle wissen hier, dass er aus kleinen Verhältnissen stammt. Oder haben Sie das Geld vielleicht mit in die Ehe gebracht? Ich liebe schöne alte Stücke und mein Mann hat mir nie einen Wunsch abgeschlagen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Sie haben also kein Vermögen? Wenn Inspektor Alvarez mich das gefragt hätte, würde ich antworten, nein. Danke, Madame Holdern. Aber ich muss doch noch einmal auf den gestrigen Abend zurückkommen. Sie sagten, da war ein aufgeregter Mann am Telefon. Haben Sie seine Stimme erkannt? Nein. War es ein Einheimischer? Nein, es war ein Engländer. Das wissen Sie so genau? Ja. Woher? Bitte? Woher wissen Sie so genau, dass es ein Engländer war? Ich verstehe die Frage nicht. Außerdem sagten Sie eben, dies sei die letzte Frage. Gewiss, verzeihen Sie. Ich kann zwar nicht alles genau verstehen, aber schon idiomatisch unterscheiden. Also das heißt, Sie können sagen, ob ein Anrufer Spanier oder Engländer oder Franzose oder sonst was ist? In den meisten Fällen ja. Und hier war es für Sie eindeutig? Eindeutig, ja. Tja. Ja, Madame Roldan, dann muss ich Sie eigentlich nur noch um den Schlüssel zur Praxis Ihres Mannes bitten. Aber den hat er doch bei sich. Ist er Ihnen denn nicht ausgehändigt worden? Ich weiß nicht. Augenblick. Hier. Danke. Aber warum? Ich verstehe nicht. Madame, nach allem, was wir bisher herausgefunden haben, ist Ihr Mann nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen. Allerdings ganz genau wissen wir das noch nicht. Der Wagen wird noch untersucht. Sagen Sie, wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, Ihren Mann zu töten? Ich weiß es nicht, Signor. Können Sie mich nicht endlich in Ruhe lassen? Ja, ich schreibe mit. William Parker. Monika Parker. Vor 2 Jahren? Wie war das nochmal? Was ist los? Das darf doch nicht wahr sein. Und das ist eindeutig? Obduktionsbericht. Alle Achtung vor Ihrer Spürnase. Nein, nicht Sie. Nicht Sie, weiter. Wie viel? 253.416 Pfund. Alles geerbt. Gut. Danke, John. Nein, um alles Weitere kümmere ich mich übermorgen selbst. Ja, wie gebucht. Bis dann. Was ist? Ja, ist ja ein Ding. Also, unser Computer hat tatsächlich etwas ausgespuckt. Ein William Parker ist bei uns gespeichert. Mit seiner Frau. Die ist allerdings tot. Und jetzt halten Sie sich fest. Sie ist an einer Muschelvergiftung gestorben. Ich erinnere mich jetzt auch, wir haben damals in der Sache ermittelt, ihm aber nichts nachweisen können. Und er hat alles geerbt? Ja, 253.416 Pfund. Und nun wollte er auch seine Freundin und Mitwisserin loswerden. und hat sie umgebracht. Ja. Ah nein, ist nicht möglich. Was ist nicht möglich? Er ist zuerst gestorben. Dann hat sie ihn umgebracht. Und wer hat sie getötet? Alvarez! Ja? Was soll das schon wieder? Was verbreiten Sie da schon wieder? Es war kein Unfall. Wie kommen Sie auf diese idiotische Idee, dass man unseren Doktor ermordet hat? Ich denke, die Bremsen haben versagt. Sie kennen Inspektor Fletcher? Natürlich, solche Mitarbeiter sollten wir haben. Hervorragende Arbeit im Fall Moreno. Dankeschön, aber ohne die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Inspektor Alvarez... Ach, was, ich kenne meine Mitarbeiter. Also, was ist mit Dr. Holdern? Jemand hat ihn in eine Falle gelockt. Während er zu Fuß das beschriebene Haus suchte, hat man die Bremsleitungen seines Autos durchgeschnitten. Ist das bewiesen? Der Wagen wird noch untersucht. So, aber Sie behaupten es. Es gibt keine andere Erklärung. Übrigens haben wir in seinem Tresor 2 Millionen Peseten gefunden. Was besagt das schon? Was meinen Sie dazu, Fletcher? Naja, ich bin mit dem Fall nicht so vertraut, aber wie er sich für mich darstellt... Nach wie ich gehört habe, fliegen Sie erst morgen Abend. Vielleicht können Sie unserem Inspektor ja noch etwas zur Hand gehen und ihm zeigen, wie man solche Fälle löst. Beweise, Alvarez. Eindeutige Beweise. Tja. Kein angenehmer Chef, was? Sagen Sie mal, warum haben Sie ihm eigentlich nichts von unseren Recherchen erzählt? Vom alten Gomez, von dem geheimnisvollen Liebhaber? Aus Rache. Wie? Ja, aus Rache. So räche ich mich für seine Nörgelei. Ich sag ihm immer nur das Notwendigste. Und darüber ärgert er sich und wird vor Wut immer dicker. Er glaubt, er ärgert mich, aber in Wirklichkeit ärgere ich ihn. Eine merkwürdige Art der Zusammenarbeit. Die einzige, um zu überleben bei so einem Vorgesetzten. Tja. Oh, ich greife noch mal zu ihr. Sie sind wunderbar im Geschmack. Sie werden die ganze Nacht rülpsen müssen, wenn Sie nichts anderes als Orangen essen. Und Sie vergessen die Bocadillos. Also, nochmal. Parker vergiftet in London seine Frau. Was nicht zu beweisen ist. Kassiert von ihr 250.000 Pfund. Und reist mit seiner Freundin und dem ganzen Geld hierher. Aber bevor er seine Freundin umbringt, stirbt er selbst. Vielleicht ist er gar nicht gestorben, vielleicht hat sie ihn umgebracht, um an das Geld ranzukommen. Aber wo ist das Geld? Zumindest auf keiner mallorquinischen Bank, das haben Sie doch ermittelt. Richtig, dafür haben wir aber einen ganzen Haufen davon im Tresor von Dr. Roldan gefunden. So viel kann sich hier auf der Insel kein Arzt zusammenspritzen. Und Roldan war der Hausarzt von Mr. Parker. Mhm. Auch den Hund sollten wir nicht vergessen. Ja, natürlich, der tote Hund. Gomez. Dieser alte Gauner steckt ganz schön mit drin. Wie? Ich verstehe nicht. Moment. Gomez hat Geld bekommen für... Was hat er gesagt? Für den Köter und für den Senior. Für die Beerdigung von beiden. Genug, um uns unter die Erde zu saufen. Das hat er doch gesagt, nicht? Ja. Also, nicht Sie hin. Kommen Sie. Gomez, das ist kein Spaß. Und hör endlich auf, dieses Zeug in dich hineinzuschütten. Hey, was erlaubst du dir, die Rotzlümmel? Du hast nur in deine blauen Höschen geschissen, dass ich schon deinen Großvater beerdigt habe. Gib mir die Flasche wieder. Gomez, ich weiß, dass du viel Geld dafür bekommen hast, den Hund der Senorita zu beerdigen. Warum? Warum? Weil das eine Arbeit war, weil jede anständige Arbeit anständig bezahlt wird. Gomez hat immer anständige Arbeit geleistet, bis dieser... Sperrholzschreiner aufgetaucht ist. Ah, da ist sie, ja. 40.000 Peseten für einen toten Hund, stimmt doch, oder? Gomez, das ist nicht anständig. Das wäre Wucher, wenn du das verlangt hättest. Das ist Schweigegeld. Und wenn? Was geht dich das an, du Hosenkacker? Und wie viel hast du für den Senior bekommen? Verfährst du dich, Schnüffler. Na gut, lassen wir das. Was ich wissen will, ist, von wem du das Geld hast. Sie da, Senior... Auch einen Schluck? Nein, danke. Oh, bitte. Salute auf Ihren... Salute. Schluss jetzt! Wenn du nicht endlich redest, nehme ich dich mit. Und in der Zelle gibt's keinen Schnaps. Gomez, hör zu. Mir ist es egal, ob du dich mit deinem Freund Miguel hier zu Tode säufst. Aber vorher will ich wissen, wer dir so viel Geld gegeben hat. Hey, Goldbübchen, ich bin ein alter Mann mit Gicht in allen Knochen. Beim Andenken deiner Eltern sehe ich dich so einträchtig und gerade, wie mit einer Schnur gezogen in die Erde gelegt habe. Du wirst mich doch nicht in die feuchte Zelle stecken. Dann mach den Mund auf. Von wem war das Geld? Wissen Sie, Senor Gomez, dass Dr. Roldan bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist? Stimmt das? Das stimmt. Tja. Tja, dann also. Das Geld war von ihm? Nicht das für den Hund. Das hat mir die englische Seniorita gegeben, weil sie wollte, dass ich ihn gut beerdige und ihm ein Kreuz aus Holz schnitze. Und das Geld für den Senior? Das hast du von Dr. Roldan, stimmt's? Gibst du mir dann meine Flasche wieder? Hast du, Halunke, keine mehr unter deiner Matratze? Miguel war noch nicht da. Na, hier. Was wollte Dr. Roldan von dir? Er wollte, dass ich einen festen Sarg abliefere. Unten in die Halle stelle und ihn am nächsten Tag abhole. Und unter die Erde bringe, ohne viel zu fragen. Aber den Totenschein, den habe ich mir zeigen lassen. Herzversagen stand drauf. Mehr braucht ich doch nicht zu wissen, oder? Nein, nein, das ist alles in Ordnung. Komm, gib mir auch einen Schluck. Gut, was? Orangenschnaps. Ja, ja. Der beste, den ich je getrunken habe. Gomez, jetzt hör mir mal genau zu. Wenn dir deine Freiheit und dein Schnaps lieb sind, dann sagst du zu niemandem ein Wort. Auch nicht zu Miguel, hast du mich verstanden? Sauf meinetwegen mit ihm, bis Franziska euch mit dem Reisigbesen totprügelt. Aber halt den Mund, verstanden? Ja, ist ja gut. Und morgen gibt's Arbeit. Ich will, dass der Senior ausgegraben wird. Warum? Und der Hund. Warum? Warum lässt du die Toten nicht ruhen, Goldbübchen? Das, mein Goldväterchen, sage ich dir ein anderes Mal. Dieser Halunke. Und dann spricht er von anständiger Arbeit. Weil es ihm zu anstrengend ist, den harten Boden aufzuschlagen, legt er um das Kreuz ein paar Steine, um die Senorita zu täuschen. Und schmeißt den Hund einfach zwischen die Felsen. Er ist ein alter Mann. Ein Schlitzohr. Ein Halunke. Enrique, natürlich. Ja. Enrique, ich habe den Obduktionsbefund. Ja, und? Irgendwas mal, Moment. Ich hab's aufgeschrieben. Langsam, Pedro. Ja, der Hund ist mumifiziert. Er wurde vergiftet. Was heißt vergiftet? Der Pathologe sagt, man nennt es Mumifizierung. Die trockene Hitze und der Luftzug haben den Zerfall und damit die Verwesung verhindert. Das Gift, Pedro. Die inneren Pedro. Organe waren gut erhalten und so konnte eine winzige Menge Aconitin isoliert werden. Was ist das? Ein Gift aus der Wurzel des Eisenhuts. Sie kennen das? Ja, bei geringer Dosierung hat es eine heilende Wirkung. Bei höherer Dosierung wirkt es tödlich. Aconitin ruft übrigens ganz ähnliche Reaktionen hervor wie eine Muschelvergiftung. Was? Sagen Sie das nochmal. Tja, wir hatten damals in London schon den Verdacht bei Mrs. Parker. Aber wie Sie ja wissen, hat die Obduktion nichts ergeben. Moment, Moment. Polizeikommissariat 4 Palma. Was? Ruhe! Danke. Herr Kommissar, im Saal... Jetzt ist, nicht. Aber das ist sehr wichtig. Hören Sie zu, Fletcher, wenn dieses Aconitin. Ja, wenn dieses Aconitin ähnliche Reaktionen hervorruft, könnte es dann nicht sein, dass die Muscheln der Senorita gar nicht verdorben waren, sondern... Möglich, aber das konnte ja aufgrund der Verwesung nicht mehr festgestellt werden. Leider, leider. Aber wenn der Hund vergiftet wurde, dann liegt doch nahe, dass auch Sie... Ja, vielleicht hat er das Gift vorher an dem Hund ausprobiert. Ja, wer er? Der unbekannte Liebhaber. Sie sagen es. Unbekannt. Herr Inspektor, Was ist denn? Im Sarg ist nur Sand. In welchem Sarg? Von Signor Parker. Was? Ja. Im Sarg ist Sand? Ja. Und wo ist die Leiche? Ja, es gibt keine Leiche. Ich brauche einen Schnaps. Darf ich vielleicht auch? Oh. Ach, pardon. Salute. Cheers. Was ist denn hier los? Warum geht denn keiner ans Telefon? Ah, die Herren machen Pause. Keine Zeit, um den Tod von Dr. Roldan zu klären. Und in meinem Büro sitzen seine Eltern und heulen sich die Augen aus. Sie wollen wissen, wann sie den Doktor endlich beerdigen können. Außerdem ist die Witwe verschwunden. Was? Hören Sie jetzt auch noch schlecht? Seit gestern Abend ist Signora Roldan verschwunden. Warum weiß ich nichts davon? Ich konnte ja nicht wissen, dass es Sie interessiert. Kommen Sie, Fletcher. Petro, ja. Los. Und Sie gehen gefälligst ans Telefon. Jawohl, Herr Oberinspektor. Es ist offen. Gehen wir rein. Signora Roldan? Wer ist da? Franziska, was machst du denn hier? Enrique, na was werde ich hier wohl machen? Ich räume auf und putze. Seit wann arbeitest du für Signora Roldan? Da wunderst du dich. Ich habe mich auch gewundert. Gestern Abend hat sie mich nämlich angerufen und hat gefragt, ob ich ihr Haus in Ordnung bringen kann. Sie musste dringend verreisen. Noch vor der Beerdigung ihres Mannes? Ja, das ist das Erstaunliche. Und ich habe noch zu Miguel gesagt. Franziska, das bitte. Ist doch merkwürdig, bitte. Dass bitte. Eine... Hat sie gesagt, wohin? Mir hat sie gesagt, nach Paris. Und hat sie auch gesagt, wann sie zurückkommt? Nein, sie hat es eilig und ich sollte alles in Ordnung bringen. Ach, und das Geld, das mir zusteht, das soll ich aus der kleinen Schatulle auf der Kommode nehmen. Hat sie gesagt, ob sie allein fliegt? Nein, Senior, darüber hat sie nichts gesagt. Aber als ich heute Morgen hierher geradelt bin, da habe ich Maria getroffen. Weißt du, die Witwe von Carlos, der sie doch mit den fünf Kindern allein gelassen hat. Naja, und wir reden so. Und sie erzählt, dass er auch auf dem Weg ist, ein Haus aufzuräumen. Das Haus von Senior Hopkins. Der ist nämlich auch abgereist. Hopkins. Hugh Hopkins. Pedro, ja? Ruf den Flughafen an, ob die beiden mit derselben Maschine geflogen sind. Mach ich, Enrique. Franziska, komm, setz dich. Ja. Erzähl mir noch mal von dem kranken Senior Parker. Was denn? Du hast mir doch erzählt, wie er da oben in seinem Zimmer lag. Erzähl's noch mal. Ja, was habe ich denn gesagt? Erzähl bitte. Ach, Enrique, wie oft willst du denn das noch hören? Er lag da in seinem abgedunkelten Zimmer, dünn und bleich und so armselig, dass es Gott erbarmt haben muss. Und seine Haare und der... Bart war ganz verwildert, aber das habe ich dir doch... Du hast noch etwas anderes gesagt. Warte mal. Was denn? Ja, du hast etwas über seine Hände erzählt. Seine Hände? Ach so, ja, die waren noch schön braun. Genau. Danke, Franziska, das war's. Alvarez, darf ich wissen, was in Ihrem Kopf vorgeht? Ja, Moment. Richtig. Und Hopkins. Und was ist mit Hopkins? Lesen Sie doch bitte mal die männlichen Passagiere vor. Ja. Miller, Morgan. Wie bitte? Nochmal. Parker? Danke. William Parker. Parker? Danke, Pedro. Die sollen sofort die Fahndung einleiten. Mach ich, Enrique. Ja, das war's. Also, Enrique, ich verstehe überhaupt nichts. Ich werde euch sagen, wie es sich abgespielt hat. Parker und Hopkins sind ein und dieselbe Person. Und Parker lebt. Wieso? Als ich Hopkins bei den Rolldance gesehen habe, fielen mir seine kräftigen, braungebrannten Hände auf. Hände, wie sie Franziska bei Parker gesehen hatte, der in Wirklichkeit Hopkins war. Auf Partys ging, segelte und überhaupt quicklebendig war. Ich verstehe immer noch nicht. Sie werden es gleich verstehen. Ihr habt zwar in England eure Computer, aber bei uns ist es immer noch der Spürsinn, der die Dinge ans Licht bringt. Naja. Es ist doch so. Parker hat damals in England seiner Frau Muscheln gekocht, die sie so gerne aß. Er selbst hat nur wenige davon gegessen. Und vielleicht waren sie wirklich verdorben, weil sie aus schmutzigem Wasser stammten. Ich glaube aber, er hat damals schon von dem Aconitin gewusst. Und wahrscheinlich hat er es auch benutzt. Die Symptome sind ja dieselben wie bei einer Muschelvergiftung. Es wurde aber nichts festgestellt. Ich weiß, aber es könnte trotzdem sein. Das Aconitin wird ja durch Verwesung ziemlich schnell zerstört und ist dann nicht mehr festzustellen. Jedenfalls, bevor die Untersuchung abgeschlossen war, ist er mit seiner Freundin, Betty Stevenage, hierher gekommen. Ihm war der Boden in England zu heiß geworden. Er hat dann hier den kranken Mann gespielt, oben in seinem Zimmer, wo du, Franziska, ihn nur bei zugezogenen Vorhängen sehen konntest. Ja, ja. Außerdem hat er sich einen Bart geklebt. Dadurch wurde sein Gesicht völlig unkenntlich. Mr. Parker musste sterben, damit Hugh Hopkins leben konnte. Damit er ungestört das Geld von Mrs. Parker ausgeben konnte. Ja, und was ist mit Betty Stevenage? Sie wusste zu viel. Was hat sie damals gesagt, als du sie belauscht hast, Franziska? Ja, da hat das sie gesagt... Das war doch sowas wie... Das kannst du mit deinen Freundinnen machen, aus der englischen Kolonie. Habe ich deswegen alles mitgemacht, dass du mich jetzt hier allein lässt. Ja, das hat sie gesagt. Na also, sie war seine Mitwisserin. Vielleicht hat sie sogar das Gift besorgt in London. Aber hier wurde sie ihm lästig, darum musste er auch sie beseitigen. Und das Aconitin hat er vorher ausprobiert. An dem Hund. Genau. Ja. Aber was ist mit Signora Roldan? Warum ist sie mitgeflogen? Ist Hopkins ihr Liebhaber? Das glaube ich nicht, Fletcher. Nein, nein, sie hat ihren Mann wirklich geliebt. Und irgendwann ist ihr aufgegangen, dass Hopkins mit dem Mord an ihrem Mann zu tun hat. Vielleicht hat sie die Stimme am Telefon doch erkannt. Sie ist eine leidenschaftliche Frau, die auch leidenschaftlich hassen kann. Sie meinen, sie ist mit ihm geflogen, um... Ja, um sich an ihm zu rächen. Ja, schon möglich. Vielleicht hatte sie auch Schuldgefühle. Ihr Hang zum Luxus hat ihren Mann schließlich bestechlich gemacht. Ihr zuliebe stellte einen Totenschein aus, obwohl es keine Leiche gab. Und da er zu viel wusste oder auch immer mehr Geld wollte, musste ihn Parker zum Schweigen bringen. Enrique, ich verstehe überhaupt nicht, was los ist. Und was machen wir jetzt? Nichts. Wir warten, bis Interpol für uns den Vogel einfängt. Die Fahndung läuft ja. Sie hörten Und auf Mallorca sterben, ein Kriminalhörspiel von Ingeborg Kannstein nach dem gleichnamigen Roman von Roderick Jeffries. Es sprachen Inspektor Alvarez, Horst Mendroch, Franziska, Eva Ingeborg Scholz, Inspektor Fletcher, Siegfried Kernen, Dr. Roldan, Dietmar Müß, Denise Roldan, Anna-Marie Kuster, Oberinspektor Salas, Alexander May, Pedro, Ulrich Faulhaber, Juan, Klaus Schreiber, Miguel, Hans Irle, Gomez, Kurt A. Jung, José, Peter Heinrich, Hopkins, Gerhard Garbers. Tontechnik Christine Berger, Toningenieur Günther Beckmann. Regieassistenz Vera Wildgruber. Regie Hans Rosenhorn. Das war eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1988.